WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Rache. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon starke Rachegefühle hatten und diese Gefühle auch ausgelebt haben. Findet ihr es im Nachhinein richtig, dass ihr diese Gefühle ausgelebt habt, oder bereut ihr es vielleicht sogar? Dann möchte ich gerne mit Opfern von Rache sprechen, also Menschen, die die Rache von anderen Menschen abbekommen haben, und auch gerne noch mit Menschen, die starke Rachegefühle haben, aber diese sich ja nicht trauen oder auch davon überzeugt sind, dass es nicht richtig ist, die auszuleben, sondern die vielleicht irgendwie anders kanalisieren. Also, das Thema ist Rache. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen an mit dem Heiko. Und der Heiko ist 32. Guten Morgen, Heiko. Ja, guten Morgen, Jürgi. Ja, erster Versprecher, ich bin dann doch aufgeregt. Was hast du da gesagt? Jürgi? Jürgi, ja, genau. Fängt ja gut an. Das fängt wirklich gut an, richtig, ja. Also Heiko, aber das Thema ist ernst, das Thema ist Rache. Richtig, genau, ja. Also ich muss sagen, vor 4 Jahren war ich ein ziemlich böser Mensch, muss ich ehrlich sagen, so gegenüber meiner damaligen Freundin. Das bedeutet also, ich habe ihrem damaligen Freund, also meinem Vorgänger und dann auch der mein Nachfolger war, gesteckt, dass sie dann halt so unsere Anfangszeit mit ihm fremdgegangen ist. Mhm. Ja. Warum hast du das gemacht? Es war eigentlich ganz komisch. Ich habe, als ich mit ihr zusammengekommen bin, ein relativ schlechtes, komisches, seltsames Gefühl gehabt. Meine Intuition war also nicht gerade die beste, obwohl es ehrlich gesagt die Frau war, mit der ich mir eigentlich so heiraten und Kinder und so weiter vorgestellt habe. Also es war schon die Liebe meines Lebens, um es mal so zu sagen. Ja, jetzt aber nochmal zur Klarstellung. Sie war vorher mit dem Typ zusammen und nach dir mit demselben. Richtig, oder? Genau, ja. So, und als ihr dann wieder getrennt wart, dann hast du dem, ich erkläre es nochmal, ich habe es nicht richtig verstanden, wie du dem das gesagt hast. Ja, also von Anfang an. Wir haben uns damals in einer Maßnahme kennengelernt. Sie war eine eigentlich recht verschlossene Dame gewesen. Ich war halt von Anfang an ihr interessiert. Und wir haben uns dann erstmal ganz normal befreundet. Okay. Viel und lang miteinander geredet. Dann neuen Medien sei Dank auch viel über ICQ, also ein Chatprogramm miteinander geschrieben. Und sie ist halt eine relativ offene Dame gewesen. Zu der Zeit war, keine lange Einleitung, wir kommen gleich zur Sache, zu der Zeit war sie noch mit dem anderen zusammen? War sie mit dem anderen zusammen, genau, richtig. Und wir haben uns dann halt sehr gut verstanden, haben über alles Mögliche geredet und sind uns dann halt dadurch, weil wir so auf den Menschen gegenseitig sehr neugierig waren, dann auch schon damals, als sie mit ihrem Freund noch zusammen war, näher gekommen. Also das heißt, sie sind da nie so weit gekommen. Ja, aber sie ist mit dir fremdgegangen, so kann man sagen. So kann man es dann sagen, ja. Also wir haben dann immer noch so zu der richtigen Zeit, als wir uns näher gekommen sind, abgestoppt. Entweder ich oder meistens sie, weil sie ja gesagt hat, ich habe einen Freund und ich bin ihm treu, ich liebe ihn, wir dürfen das nicht, Punkt aus. Wie weit seid ihr denn gegangen? Wie bitte? Ich sag, wie weit seid ihr denn gegangen, wenn man von Fremdgehen jetzt spricht? Was habt ihr denn gemacht? Also ganz am Anfang war das einfach, hat sich so immer relativ langsam gesteigert. Also zuerst irgendwann uns geküsst, dann miteinander rumgefummelt und irgendwann ist dann die gesamte Initiative von ihr ausgegangen, dass sie dann doch letztendlich dann halt mit mir geschlafen hat. Okay, so. Ja. Dann irgendwann hat sie sich getrennt von diesem Mann und ihr beiden wart zusammen. Ja, weil sie dann halt immer in diesem Konflikt war, wen nehme ich jetzt? Mich. Okay, aber dann also ist die Entscheidung dann zu dir gefallen. Genau. Dann habt ihr euch wieder getrennt. Ja, und zwar, also wir waren dann ich will gar nicht die Einzelheiten, ich will nur noch erstmal das Grobe kapieren. Dann habt ihr euch getrennt. Richtig. Und dann ist sie wieder mit ihrem alten Geliebten zusammengekommen. Ja, also sie hat mir dann am Ende unserer Beziehung dann halt gebeichtet, nachdem sie mir 2 Wochen aus dem Weg gegangen ist, so sieht's aus. Ich habe immer noch Gefühle zu Dennis, so hieß also mein Vorgänger, mein Nachfolger. Und das wird mit uns auf längerer Seite nichts. Wie lange? Hat mir dann nach 2 Wochen aus dem Weg hin gesagt. Wie lange wart ihr beiden zusammen? Also das war leider dann einfach nur so 6-7 Monate. Ja. Okay, so und dann, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Rache. Dann hast du aus Rache dem Dennis erzählt, dass deine Ex-Geliebte schon mit dir fremdgegangen ist, während sie damals noch mit ihm zusammen war. Habe ich es jetzt kapiert? Richtig. Ah. Ja, das hast du kapiert. Ein wenig ungefähr so wie bei manchen RTL-Nachmittagssoaps wie mitten im Leben, aber wirklich irgendwo richtig aus dem Leben gegriffen, dass ich dann halt einfach so konsequent war und ihm das dann gesagt habe. Hast du es ihm gesagt oder hast du es ihm geschrieben? Ich habe es ihm geschrieben. Also ich habe ihn ausfindig gemacht auf einem damaligen sozialen Netzwerk und ihm die Nachricht geschrieben und gesagt, hier, hör mal, Junge, so sieht's aus. Die war dir nicht ganz treu gewesen. Was hast du denn, konkret geschrieben? Nur so oder noch mehr Details? Zuerst mal nur so und habe ihm dann allerdings auch in meiner ersten Nachricht angeboten, wenn er möchte, kann ich ihm Chatlogs, also bei ICQ oder dem Programm, das ich dafür benutzt habe, wird ja alles gelockt, halt Auszüge der Chats schicken, wenn er möchte. Also ich habe ihm dann erstmal 3 kleine Auszüge geschickt und als er sich daraufhin gemeldet hat, habe ich ihm dann, weil er gesagt, er hat sie damit konfrontiert und hat gesagt, einer von euch lügt, entweder du oder sie. Und um klarzustellen, dass sie ihm wohl nicht alles so erzählt hat, wie es gelaufen ist, habe ich ihm die kompletten Chatlog geschickt unten und einen Brief von ihr handgeschrieben, eingescannt, in dem sie halt sehr offenherzig über das Sexleben zwischen mir und ihr geschrieben hat, wo auch drin gestanden hat, bisher war es noch nie so gut und so weiter. Ist ja schon ein bisschen psychologische Kriegsführung, wenn ein Kerl liest, allerdings, ein anderer ist besser als er. Ja. Allerdings, also Sex-Einzelheiten standen da auch drin. Wie hat dieser Mann, hat dieser Mann darauf reagiert? Er hat also mich überhaupt nicht weiter damit konfrontiert, dass ich dann irgendwie so die Sau bin, die ihm das gesagt hat. Er hat dann halt einfach die Tanja, also so ist der Name meiner Ex, fertig gemacht. Hat Tanja sich bei dir auch gemeldet? Ja, sie hat sich bei mir gemeldet, nachdem ich ihm eben diesen gescannten Brief geschickt habe. Hat sie mir dann halt missverständlich klargemacht per SMS, dass sie mich hasst, weil er hat sie dann auch noch auf ihre Arbeit konfrontiert. Sie hat damals einen Lehrer an einer Tankstelle gemacht und... Also sie hasst dich. Sind die beiden denn letztendlich dann doch wieder zusammengekommen? Die sind wohl noch eine ganze Weile, ich habe nicht viel dann mitbekommen, hinterher zusammengekommen, waren dann auch wieder zusammen und irgendwann ist es dann doch nicht mehr gut gegangen. So, jetzt große Frage, warum... macht man so eine Bösartigkeit? Warum? Also, um es mal metaphorisch auszudrücken, habe ich mich da als kleines Kind einfach auf den Supermarktboden geworfen und geschrien, weil ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Weil ich bin jemand, der eigentlich nicht heiraten will und keine Kinder haben will. Und ich habe mich so verliebt in sie. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe in meinem Kopf, als wir zusammengekommen sind, mir schon gedacht, einen Plan, was ich eigentlich teilweise nie so mache, vorgestellt. Ich habe da damals meine Ausbildung gerade angefangen und mir gedacht, ja, sie ist auch in der Ausbildung, wenn wir beide zusammen dann fertig sind, dann können wir zusammenziehen und so weiter und so große, weiter. Also ich große Pläne gemacht und groß enttäuscht worden, weil sie dich nicht, sagen wir es nochmal, weil sie dich letztendlich nicht wollte. Ganz richtig, das war dann natürlich große verletzte Eitelkeit. Es war innere Verletzung und da macht man manchmal ganz bekloppte Sachen, die völlig sinnlos auch sind. Die bringen ja nichts. Oder was hat dir das gebracht? Was hat dir diese Aktion gebracht? Das hat mir nicht viel gebracht, muss ich ehrlich dann sagen. Außer dann halt natürlich viel, viel Schmerz, muss ich mal ehrlich sagen. Weil im Nachhinein, wenn man so nachdenkt, war die Tanja dann doch eine ganz tolle Vertraute. Und sie ist ein Mensch, wo ich sage, Aber das ist natürlich jetzt kaputt, dass ihr irgendwie nochmal in Kontakt kommt durch deine Aktion. Richtig, ja, also das ist komplett kaputt. Also ich glaube auch, das werden wir sicher heute Abend auch noch ein paar Mal hören, dass, dass wenn man starke Rachegefühle hat und diese Rachegefühle auslebt, dass sich das immer gegen einen selbst richtet, letztendlich. Dass man selbst der Leidtragende ist, nicht die Person, die die Rache eigentlich gilt. Sondern man selbst. Man selbst leidet. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen näher erfahren. Ja, Heiko, machst du sowas nochmal? ehrlich gesagt nicht. Also was ich ja noch sagen wollte, also die Tanja, das war schon ein Mensch, die ich dann halt über längere Zeit dann auch vermisst habe. Mhm. Ich habe es deinem Redakteur im Vorgespräch gesagt, letztendlich war die Liebe zu der Frau dann eben doch so groß, dass, naja, ich ehrlich gesagt so 2 Jahre dann an der Trennung schon geknabbert habe. Mhm. Also es ist einfach nur dumm gewesen, dann halt wirklich nicht so richtig runterzukommen und wirklich, wie ich ihr es ja gesagt habe, weil sie wollte ja, hat zu mir gesagt, du, es tut mir leid, es wird nichts zwischen uns, ich gehe zum Dennis zurück, aber ich hätte gern die Freundschaft zu dir. Und ich habe ihr gesagt, ich brauche Bedenkzeit, aber während ich ihr gesagt habe, ich brauche Bedenkzeit, hat sie dann einfach dann schon die Mail geschrieben und so weiter. Ja. Und du bist nicht in guter Erinnerung bei ihr? Ich bin wirklich nicht in guter Erinnerung. Also wenn wir uns vielleicht zufälligerweise irgendwann hier in der Stadt über den Weg laufen würden, also das könnte immer noch ein paar hasserfüllte Blicke mit sich ziehen, denke also ich. Also kein Grüßen mehr? Nee, gar keins mehr. Also sie wohnt ein bisschen außerhalb von der Stadt hier, denke ich mal, wenn es immer noch so ist. Mhm. Und ich weiß jetzt nur noch, dass sie wieder einen Freund gefunden hat und schwanger ist, aber das ist auch das Einzige, was man dann halt so dank des Internets mitbekommen hat. Ja, alle machen Fehler. Ja. Und wenn man, das finde ich auch alles okay, wenn man aus den Fehlern lernt, je älter man wird, dann ist es gut. Es ist nur schlimm, wenn man immer und immer und immer wieder im Leben dieselben Fehlerrituale begeht. Dann ist es richtig dramatisch. Wenn man ein Einsehen hat und sich dann trainiert, dass man beim nächsten Mal anders ist, dann ist es gut. Ich wünsche dir, dass es beim nächsten Mal anders ist, Heiko. Ja, das wünsche ich mir persönlich auch, weil man ist dann halt einfach ein bisschen misstrauischer geworden, wenn man Frauen kennenlernt und sich denkt, werde ich schon wieder so auf die Fresse fallen. Ja. Alles Gute wünsche ich dir, Heiko. Vielen Dank dir auch. Dankeschön. Und dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Ciao. Danke, fein. Tschüss. So ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, heißt Rache. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über Rache. Habt ihr Rache schon mal ausgeübt? Warum habt ihr es gemacht? Wie habt ihr es gemacht? Wie ist es euch danach ergangen? Und seid ihr selbst schon mal Opfer von rachsüchtigen Menschen geworden? Und vielleicht habt ihr Rachegefühle in euch, aber ihr sagt, nein, ich lebe die nicht aus. Das ist nicht gut für mich, mein Leben, meine Psyche, meine Seele. Ich mache das irgendwie anders. Also ich bin gespannt auf eure Geschichten, weiteren Geschichten 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Felix. Felix ist 50. Guten Morgen, Felix. Hörst du mich? Ich höre dich fantastisch. Ich hoffe, du mich auch. Ach, so. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt. Ach, Felix. Du brauchst gar nicht aufgeregt sein, wenn wir beide uns ganz normal unterhalten. Das Thema heißt ja Rache. Ja. Warum hast du zu diesem Thema angerufen? Ich habe angerufen, weil ich eine große Dummheit gemacht habe. Erzähl mir davon. Was? Erzähle mir davon. Oh Gott, ich war LKW-Fahrer und mein Arbeitgeber damals war unfair. Der hat nach 3 Monaten hat er mir kurzfristig, ich bin krank gegangen. Und der hat mich total unfair behandelt, hat mich einfach rausgeschmissen. Mhm. Das noch auch mit einem Arbeitskollegen zusammen, der wieder zurückkomme, ist in die Firma zu tun. Ich bin rausgeschmissen worden, der ist wieder reinkomme. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und habe dann Sabotage an den LKWs begangen. An wie viele Autos? Bitte? An wie viele Autos? Ich habe alle LKWs versucht zu manipulieren, indem dass ich, es war frei zugänglich, dieser Parkplatz, wo diese Fahrzeuge gestanden haben. Wie viele Fahrzeuge waren das denn? Boah, da durfte mich jetzt, keine Ahnung, 10. Ja, 10, okay. Nur damit ich okay. Was hast du an diesen Autos oder mit diesen Autos gemacht? Ich habe Nägel. Darf mir gar nicht erzählen. Es tut mir auch unheimlich leid. Ich wollte ja eigentlich nur diese eine Person, diesen Arbeitgeber treffen. Okay, aber jetzt sag erst mal, was du mit den Autos gemacht hast. Ich habe Nägel, habe ich da unter die Reibe gesetzt, insofern, dass die Reibe kaputt geht. Was noch? Ich habe ein Fahrzeug, weil ich das wusste, weil ich das selber gefahren bin und dieses Fahrzeug, eben halt der Tankdeckel nicht abgeschlossen ist, habe ich Reinigungsmittel neu geschüttet. Was für eine Wirkung hat das, wenn man das im Tank hat? Ja, der Motor geht kaputt. Mhm. Und der ist auch kaputt gegangen. Also und Nägel, rein. 7,5 Tonnen kostet so circa 8.000 Mark oder Euro, keine Ahnung, du kannst schlafen jetzt da, das weiß ich nicht. Ja, das Auto wird mehr kosten. Ja, aber ist ja nur der Motor, Entschuldigung, okay. Wenn ich jetzt sage, nur der Motor. Achso, wir reden über den Motor, genau, nicht über das ganze Auto. Aber der Motor ist kaputt gegangen. Das waren alle Autos das waren... Das kommt mir nicht gemischt und das reicht mir bis heute nicht. Moment, du hast gemacht, das mit dem Tank, du hast Nägel unter die Reifen gelegt. Was hast du noch gemacht mit den Autos? Ja, also das reicht hier. Das reicht, also. Okay. Also da ist ein großer Schaden entstanden. Es ist hoffentlich... Das weiß ich nicht, ob die Nägel wirklich da in die Reifen reingegangen sind, weil diese Rückmeldung, die habe ich ja erfahren. Im Hintergrund. Ich war ja so ein richtiger linke 50er, ja. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Nochmal zur Klarstellung. Also, wann genau hast du das gemacht? Muss ich das jetzt hier so sagen? Naja, liegt es ein Jahr zurück oder 5 Jahre oder 3 Monate oder wie? 2008. Okay, so genau muss es auch nicht sein. Du hast dann nicht hinterher erfahren, was für ein Schaden entstanden ist. Das hast du nicht... Doch. Wie groß war der Schaden denn? Verständlich. Also deswegen weiß ich es doch. Der Motor ist geplatzt. Und alle anderen Fahrzeuge, Gott sei Dank, alle anderen Fahrzeuge und alle anderen Fahrzeugführer, denen ist Gott sei Dank nichts passiert. Und ich habe kein Reifenblatt mehr und irgendwie ist hier Gott sei Dank nichts passiert. Ja, also wir haben doch gar nicht verwuscht, was ich doch für Scheiße treibe. Okay. Also wir halten fest, es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Gott sei Dank nicht. So, nächste Frage. Wie viel Sachschaden ist entstanden? Ich sage 8.000 Euro, diesen Motorplatz, mehr nicht. Naja, und die Reifen? Ja, die Reife, also davon Reife weiß ich, entweder war ich zu blöd, keine Ahnung. Okay, also genau aber wissen wir es dann. War ich eventuell vielleicht zu blöd, dass ich es richtig gemacht habe. Okay. Aber anscheinend ist da kein Schaden entstanden. Ja, okay. Also hier wissentlich nicht. Ja, ist das rausgekommen, dass du der Täter warst? Nein. Bis heute nicht? Bis heute nicht. Aber ich bereue das. Ich bereue das zutiefst. Und Rache ist, das ist das Blödeste, was man überhaupt nur tun kann. Mhm. Und überhaupt, wenn ich überlege, was hätte passieren können. Es hätte schlimme Sachen passieren können. Die Nägel und irgendwann, dann gibt es einen Reifenplatz und dann ist so ein LKW und der lädt sich flach und dann zig Autos auf Autobahn. Es hätte ein ganz was großes... Was ich so gemacht habe, das ist unverantwortlich. Ja. Ich gehe normalerweise in den Knast, ins Kitchen. Ja. Das ist jetzt 2008 ungefähr passiert und das schlechte Gewissen treibt dich um bis heute. Ja. Hast du irgendwas nochmal... Aber gleichzeitig, muss ich ganz ehrlich sagen, gleichzeitig die Rache ist bei mir noch nicht abgeklungen, weil ich diese Person, die ich eigentlich treffen wollte, nicht getroffen habe. Aha, das ist ja nur verrückt. Das heißt, einerseits bereust du das, was du da gemacht hast. Andererseits, nach so vielen Jahren, hast du immer noch Zorn und Hass und Rachegefühle auf diesen Mann. Ja, auf diesen Arbeitgeber. Auf diesen Arbeitgeber. Ja, ganz genau. Das ist ja ein schlimmer Zustand, dass du den immer noch hast. Ja, aber wie? Was tust du denn dagegen? Verdränge. Hast du denn inzwischen wieder eine Arbeit? Ich muss dich enttäuschen, mittlerweile... bin ich auch nicht stolz drauf. Ich bin auch nicht mehr der Gesündeste. Ich bin ein sehr treuer und sehr aufmerksamer Zuhörer bei dir von der Sendung, aber ich bin mittlerweile Rentner. Mhm. Okay. So, Felix, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Probleme. Einmal das Problem, dass du immer noch dass du immer noch Rache hast. Das ist nicht gut. Das merkst du ja selbst, weil es dich kaputt macht. Das ist auch nicht richtig. Das ist nicht richtig. Da muss was geschehen. Und das andere ist, dass du ja schlechte Gewissen hast, dass du damals das angestellt hast. Was ich so gemacht habe, das war unverantwortlich. Mhm. Das ist eine Katastrophe. Kann nur so sein, dass damals nichts passiert ist. Hast du denn mal darüber nachgedacht, in den Jahren eine Selbstanzeige zu machen? Nein. Werde ich auch nicht tun. Ich bin, das muss ich dir jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin, ja, hört sich jetzt blöd an, junge 50 oder wie auch immer du das jetzt bezeichnen willst, Jahre alt. Mhm. Ich bin für mein Leben schon so gezeichnet worden. Mhm. Gut. Ich tue mir da keinen Gefallen, wenn ich mich jetzt selber anzeigen würde. Ich bin da schon selber sehr. Aber wir müssen was machen mit deinen Rachegefühlen, damit du die von der Seele kriegst. Das siehst du auch so. Ja, auf jeden Fall. Ja, so. Und dazu. Ja, aber dem gehört doch irgendwie auch eine Strafe. Der hat doch da irgendwie sein Vater, ich habe mir doch vorher 4-5 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet, unter seinem Vater. Also du meinst nach wie vor. Moment. Ordentlich mit mir umgegangen. Also du willst nicht die Rachegefühle loswerden, sondern du willst die Rachegefühle ausleben an dem Mann. Ja, stimmt. Ja, aber ja. Das ist. Aber ich will nur ihn treffen. Nein, Felix, komm, vergiss. Felix, komm auf. Das schon empfindet, Stopp. Vergiss es. Lass bloß die Finger von irgendwelchen anderen Aktionen. Du hast schon fast ein Unglück angerichtet, ein großes Unglück. Ja. Weißt du, was jetzt das Ziel sein muss? Nicht, dass du dem wirklich einen auswischst, diesen Mann, sondern dass du diese Rachegefühle aus dir herauskriegst, damit du den Frieden endlich findest. Du bist ja noch so aufgebracht wie vor ein paar Jahren. Das muss das Ziel sein. So, und jetzt. Ja, aber ich muss ihn doch irgendwie acht treffen können. Nein. Du sollst. Aus dieser Spirale musst du raus. Die macht dich kaputt. Gott im Himmel, das ist 2008, das ist so lange her. Du musst endlich mal deine Ruhe finden. Das ist viel, viel weg, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, weil du dich wie ein Wahnsinniger da reinsteigerst. Deshalb. Du musst lernen und Strategien finden, dass du dazu Abstand findest. Ich rede ja nur für dich, damit du in Ruhe kommst, damit du Ruhe findest. Mhm. So, welche Strategien es gibt, was man da machen kann, das wird dir jetzt der Henning, mein Psychologe, erklären. Bist du einverstanden, dass wir dich nochmal anrufen? Absolut. So, das ist ein Wort. Darf ich dich drum bitten, dass du mir, erstens mal, du bist so ein super, super, super, super toller Typ. Ich guck dich jede Nacht. Ich danke dir vielmals. Ich hatte dich immer auf WKW, aber WKW gibt's nicht mehr. Aber du bist trotzdem ein super, ich bin froh, dass es euch gibt und man hört so viele Geschichten, man glaubt es gar nicht. So, Felix, ich danke dir sehr herzlich für das Kompliment. Jetzt wird sich der Henning anrufen, du legst auf und der Henning ruft dich an, okay? Okay. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Ruhe. Sehr gerne, Felix. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also nicht missverstehen bitte, nicht viel Erfolg. Nicht viel Erfolg bei der Racheaktion, sondern viel Erfolg beim Abbau der Rache. So meinte ich das. Aber das war ein gutes Beispiel gerade von Felix, was Felix erzählt hat, wie Rache einen zerstören kann, wenn man über so viele Jahre, 6 Jahre, immer und immer in den Gedanken kreist, wie man einem Menschen einen auswischen kann. Das ist die Hölle. Man zerstört nie den anderen Menschen, sondern immer sich selbst. Und da muss man wirklich versuchen, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, sonst ist man ist gefangen da drin. Mein Stuhl knirscht schon wieder. Hört ihr das? Ja, der WDR hat kein Geld für Öl. Aber das muss man ihm auch anrechnen. Wir wollen nicht die Gebührengelder verschwenden. Hier ist Maria. Maria ist 52. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maria, zum Thema Rache. Ja, ich bin aber 53. Entschuldige bitte. Ja, zum Thema Rache. Es ist vielleicht nicht so eine herkömmliche Rache. Ich möchte mein Leben beenden und möchte dadurch die daran schuld sind, auch ein Stück weit zur Verantwortung ziehen. Woran sind die schuld? Daran, dass ich nicht mehr leben möchte. Und dass ich auch nicht mehr leben kann. Also es möchte... Warum möchtest du denn nicht mehr leben? Ich werde jetzt seit 6 Jahren gemobbt. Das spitzt sich immer mehr zu. Von wem? Also keinen Namen jetzt, aber wer ist das? Vom Arbeitgeber. Vom Arbeitgeber? Mhm. Mhm. Und ich sehe irgendwo keinen großen Sinn mehr, da weiterzuleben. Ich möchte auch auf die Art und Weise, ich kann das nicht mehr. Das ist ein großes Unrecht in meinen Augen. Mhm. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr hinnehmen. Das heißt, der Hauptgrund deiner Lebensmüdigkeit ist das Mobbing. Ja, ich bin eigentlich nicht lebensmüde. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe 2 Kinder, die sind erwachsen. Ich habe einen Mann. Ich habe eine super Eltern, Vater, Geschwister. Ich möchte nicht unbedingt, also das ist das, was ich in der Situation nicht mehr leben will. Und du bist gesund? Ich bin nicht gesund, nein, ich habe MS. Aber damit hast du dich arrangiert und damit kannst du leben. Damit habe ich mich arrangiert, damit kann man leben. Also wir halten nochmal fest, es geht um die Mobbing-Situation beim Arbeitgeber, richtig, die dich jetzt so an den Rand gebracht hat, dass du sagst, ich bin kurz davor, mir das Leben zu nehmen. Ja. Und als Racheaktion, um dem Arbeitgeber damit auch einen auszuwischen. Was heißt, das ist meine erste, sicherlich ist das auch ein Stück weit die Motivation, aber es ist auch, dass sich was verändert. Dass ich einfach hoffe, ich bin nicht die Einzige, die gemobbt wird. Das heißt, dass durch deinen Tod man aufgeschreckt würde und andere Leute dadurch einen Nutzen haben. Ja. Dass es einfach so nicht weitergeht. Das ist für mich unerträglich, dieses Unrecht, was ja tagtäglich passiert. Nun ist das beim Mobbing immer sehr schwer, in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Kannst du mir das vielleicht dennoch versuchen, mit so ein paar Schlagwörtern zu sagen, wie dein Arbeitgeber dir das Leben schwer macht? Ich werde nicht eingesetzt, wie ich eingesetzt werden könnte. Also ich habe Qualifikationen, ich habe Kenntnisse und Fähigkeiten, die liegen brach. Ich werde dann nutzlos, weil mein Arbeitgeber mich nicht los wird. Er versucht es im Moment, mich loszuwerden. Er wird mich vielleicht auch demnächst los. Aber ich werde irgendwo hingesetzt, ich kriege keine Arbeit, ich werde ignoriert, ich werde teilweise zu Besprechungen der Arbeitseinheit meinetwegen nicht eingeladen. Mhm. Nun gibt es ja in allen Firmen zum Beispiel Betriebsräte, Personalrat, Gewerkschaften. Schwerbehindertenvertretung, ich bin schwerbehindert. Das heißt, du hast alle Register gezogen? Ich war beim Anwalt, ich war beim Integrationsfachdienst, ich war überall. Aber mein Arbeitgeber ist zu mächtig. Ist das eine große Firma? Ja. Mhm. Was haben dir denn diese Fachleute, mit denen du da gesprochen hast, was haben die dir denn geraten zu tun? Ja, die haben mir auch geraten, halt einen Anwalt zu nehmen und dagegen anzugehen. Das mache ich auch. Ich habe jetzt im Moment, bin ich auch bei einer Mobbingklage. Aber das Ganze macht mich einfach, ich bin jetzt auch schon seit einem guten halben Jahr krank, weil ich konnte nicht mehr arbeiten, nicht aufgrund meiner MS. Und das ist das für mich das Perfide und das Schizophrene. Ich empfinde das so, wie du das sagst, dass du das nicht so nur daher sagst, ich will mir deshalb das Leben nehmen, sondern dass du das sehr ernst meinst. Ich meine das ernst, ja. Wie Dorothea hat letzte Woche, glaube ich, angerufen, kurz vor Ende, hatte das Thema angesprochen. Ich bin der Meinung, dass man das auch selbst entscheiden darf. So, für wann planst du denn deine Selbsttötung? Für nach Weihnachten. Für nach Weihnachten. Wie willst du dich selbst töten? Das weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber es muss eine sichere Methode sein und ich denke eigentlich so an Gift, also Tollkirsche, sowas in der Richtung. Ich bin da noch am Recherchieren. Es muss sicher sein, ich möchte auch nicht unbedingt da stundenlang rumkrepieren, ich möchte halt was sicher und schnell ist. Nun erzählst du es mir hier und somit auch in einer großen Öffentlichkeit. Wer weiß das denn sonst noch, dass du das vorhast? Ansonsten weiß das keiner. Das ist ja auch das Problem. Dadurch, dass das halt tabuisiert ist, kann man da ja mit keinem drüber reden. Du meinst, dass die Selbsttötung tabuisiert ist? Ja, richtig. Was sagen denn, also das heißt, dein Mann und deine Kinder wissen es auch nicht? Nein. Mein Mann ahnt, glaube ich, ein bisschen was. Aber so genau weiß er es nicht. Die Ehe ist gut. Die Ehe ist okay, ja. Die ist gut. Die, ja, die ist gut. Die ist gut. Du bist auch glücklich mit deinen Kindern. Ja, die wohnen nicht mehr bei mir, aber die haben ihr Leben und ich verstehe mich gut mit denen. Gibt es Enkelkinder auch schon? Leider noch nicht. Nee, aber das steht vielleicht dann bald an, Oder in absehbarer Zeit. Ist geplant, ja. So, Maria, jetzt muss ich immer was in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, wie gut du mich kennst. Ich bin wirklich jemand, der für den selbstbestimmten Tod eintritt. Für den selbstbestimmten Tod bei schwerer Erkrankung sowieso. Und auch für den selbstbestimmten Tod, wenn man einfach am Ende in seinem Leben angelangt ist, seelisch, dass es einfach nicht mehr geht. Auch da, finde ich, gibt es Situationen, wo man einfach anerkennen muss, dass jemand sterben will. Dem würde ich nie reinreden und würde immer sagen, ja, das respektiere ich. In deinem Fall finde ich es ganz erschütternd, dass du das willst. Du hast einen Mann, du hast Kinder, du hast dich mit deiner schweren Erkrankung zurechtgefunden. Und ich sag's jetzt mal ganz despektierlich, wegen so einem verfickten Arbeitgeber willst du dein Leben wegschmeißen? Was für ein Wahnsinn betreibst du da? Und glaubst du, dieser Arbeitgeber, wer auch immer da schuld wirklich ist, den interessiert das? Die werden denken, gut, dass er weg ist. Denkst du denn, da kannst du jemanden wachrütteln? Was ja, vielleicht. Nein. Was meinst du, wie schnell dein Fall weg ist? Das ist Gesprächsthema 1-2 Tage und das war's dann. Und dafür schmeißt du dein wertvolles Leben weg? Ja, ich schmeiße es aber nicht. Also ich schmeiße es nicht weg, um die Rache zu machen. Ich schmeiße es weg, weil ich nicht mehr kann. Ja, aber auch das finde ich in diesem Fall nicht angemessen. Weißt du, was man dann macht, wenn man dann nicht mehr kann? Dann kündige, dann geh. Ja, dann lebe ich von Sozialhilfe. Dann lebe von der Sozialhilfe, aber du lebst. Aber ich möchte nicht krank sein, um von Sozialhilfe zu leben. Ich muss ja davon ausgehen, dass... Du willst lieber tot sein. Ich möchte lieber tot sein, als im Rollstuhl zu sitzen irgendwann. Das kann eventuell auf mich zukommen, das weiß ich nicht. Mhm. Und dann durch dieses Verhalten meines Arbeitgebers... Ich glaube, dass wie ist die finanzielle Situation durch deinen Mann? Hat der eine gute... Der hat gar nichts. Mein Mann hat einen winzig kleinen Rentenanspruch von maximal 300 Euro. Mhm. Und das geht für private Krankenversicherungen drauf, wenn der nächstes Jahr in Rente geht. Gut, ich respektiere die finanzielle Situation. Die will ich auch gar nicht kleinreden und jetzt auch gar nicht irgendwie beschönigen. Darum geht's nicht. Ich weiß nicht, ob es da Mittel und Wege gibt, dich aufzufangen. Aber das Mittel, was das ungeeignetste Mittel ist, ist der Tod. Aber Domian, wenn ich zum Beispiel Sozialhilfe habe... Dann würden meine Kinder, denen es einigermaßen ganz gut geht finanziell, würden sich verpflichtet fühlen, mich zu unterstützen. Und das möchte ich nicht. Warum denn nicht? Wenn die Kinder gut verdienen, können sie ja ein bisschen geben. Finde ich völlig normal. Die sollen ihr Leben leben und sollen ihre Sachen aufbauen, wie ich das auch getan habe. Ja, aber sag mal, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern, wenn ich dein Kind wäre und ich würde erfahren, meine Mutter hat sich wegen eines Mobbings umgebracht und hat nicht mit mir vorher gesprochen, würde ich in der Trauer noch stärker im Zorn aufgeben. Ja, da gehe ich, da rechne ich auch mit. Wie kannst du denn deinen Kindern das antun und deinem Mann, von dem du sagst, ihr habt eine gute Ehe? Nur wegen so einem scheiß Arbeitgeber. Kein Arbeitgeber dieser Welt darf so einem... Merkst du denn nicht, was der für eine Macht über dein Leben hat? Aber ich habe gerne gearbeitet. Glaube ich dir. Ich habe super gerne gearbeitet. Glaube ich. Aber merkst du nicht, dass er dich komplett im Griff hat? Ja, sicher hat er das. Und du eine ganz kleine Wurst im Moment bist, dass du sogar dein Leben aufgeben willst. Ja, ich fühle mich auch wie eine kleine Wurst. Ja, du bist du aber nicht. Ja, doch. Nein, das bist du aber nicht. Du bist eine eigenständige, selbstbewusste Frau. Und kein Arbeitgeber der Welt kann dich kaputt machen. Keiner. Niemand. Und wenn du nur Hartz IV bekommst, dann kriegst du Hartz IV eine Weile. Aber du bist eine freie... Ich krieg nicht eine Hartz IV eine Weile, ich krieg bis zu meinem Lebensende Hartz IV. Ja. Ich kann meine Wohnung, wo die jetzt einen Aufzug hat, die ideal ist, kann ich... Maria, ja, Maria, das Finanzielle ist immer so ein Totschlagargument, da will ich gar nicht drüber diskutieren. Es geht ja um viel mehr, es geht um dein Leben, es geht um deine Würde. Und du schmeißt nicht nur dein Leben weg, sondern auch deine Würde. Meine Würde hat mein Arbeitgeber zerstört. Nein, das kann dir. Deine Würde kann ein Arbeitgeber nicht zerstören. Niemals. Du bist so eine selbstbewusste und klare Frau. Das schafft kein Arbeitgeber dieser Welt. Die hast du und die ist geschützt und da kommt keiner dran. Und diesen Triumph darfst du diesem Arbeitgeber nicht geben, dass du so einen Schritt machst. Nie und nimmer. Und du darfst es deiner Familie sowieso auch nicht antun. Für meine Familie ist es scheiße, das sehe ich auch so. Nein, das ist nicht nur scheiße, es ist eine Katastrophe. Es ist nicht nur eine Katastrophe, es ist auch so ein Affront gegen deine Familie. Was denkt die Familie? Die Familie denkt, der war wichtiger, ihr ganzer Mobbing-Mist, als unsere Liebe zu ihr, das denkt die Familie. ja, das ist auch ein Zwiespalt, indem ich diese Entscheidung ist auch nicht in 2 Tagen gefallen, die ist in Monaten gefallen. Ja, die ist aber auch nur gefallen, glaube ich, weil du das alles mit dir selbst ausmachst. Dass du hast ja über dieses mit noch keinem geredet. Ich war über das, was ich vorhabe, habe ich nicht geredet. Ich war im Sommer, ich bin ja, wie gesagt, seit über einem halben Jahr krank. Ich war im Sommer 6 Wochen in einer Klinik. In einer Klinik mit Mobbing. Spezialität. Mhm. Das hat mir auch gut getan. Und da habe ich auch wieder ein bisschen Kraft geschöpft. Mhm. Und da habe ich ja weiter gekämpft. Ich habe den Anwalt. Und wir haben Klageschrift vorbereitet. Wir wollen Klage erheben. Mhm. Aber irgendwie, ich habe keine Kraft mehr. Mhm. Das heißt, du musst, um diese Kraft zu kriegen, musst du psychotherapeutische Betreuung kriegen. Habe ich alles gehabt. Und mein Therapeut, gut, dem habe ich das so klar nicht gesagt. Mein Therapeut hat mir letztens gesagt, wir brauchen keine Termine mehr. Sie machen das alles schon. So, das heißt, du hast dem überhaupt nicht in die Seele blicken lassen. Sonst hätte der das nicht gesagt. Ja, das ist ja immer so ein Zwiespalt. Wenn ich den genau in die Seele blicken lasse, dann ist das ja auch nicht unbedingt. Ist ja nicht ohne. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt für dich die Entscheidung triffst, meine Würde ist unzerstörbar und mein Leben ist mir heilig. Wenn du die Entscheidung triffst, dann brauchst du einfach eine Unterstützung, eine therapeutische Unterstützung für diesen Kampf, den du da noch kämpfen könntest. Oder für den Ausweg, den du vielleicht mit jemandem finden könntest. Aber die oberste Prämisse ist einfach die Akzeptanz deines Lebens und sei doch froh, dass du dein Leben hast. Aber ich sehe meine Würde wirklich zerstört. Ich wiederhole mich jetzt. Ich wiederhole mich wirklich jetzt. Dass kein Mensch deine Würde zerstören kann. Ich war gestern bei der amtsärztlichen Untersuchung. Da wurde ein psychologisches Fachgutachten angestellt auf Veranlassung meines Arbeitgebers. Mhm. Weißt du, wie man sich da fühlt? Mhm. Und ich bin geistig klar und ich bin weder schizophren noch sonst irgendwas. Weißt du, ich kann mit dir jetzt nicht, das überschreitet komplett unseren Zeitrahmen. Da müssten wir uns Stunden zusammensetzen, über die Einzelheiten deines Mobbings mit dir unterhalten. Das kann ich nicht. Ja. Ich kann nur die großen Linien dir sagen oder was, das kann ich dir als fremder Mensch von außen einfach so spiegeln. Dass das, was du davor hast, völlig bescheuert ist. Entschuldige, wenn ich so sage. Und es ist nicht deiner gemäß. Ich sag's nochmal, du bist eine tolle Frau. Du bist eine selbstbewusste Frau. Das merke ich, mit der man klar reden kann, die zugänglich ist. So, und du bist erst 53 Jahre alt. Verdammt nochmal, du bist 53 Jahre alt. Du kannst doch 30, 40 Jahre leben. Ja. Ja, ich meine, darum geht's auch nicht. Doch, darum geht's. Genau darum geht's. Du sollst auch deine Enkelkinder noch sehen. Und deine Kinder sollen das Glück haben, ihre Kinder der Oma präsentieren zu können. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, Navia. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen. Das, was ich dir jetzt gesagt habe, sage ich dir aus tiefer, herzlicher Überzeugung. Ja. Suche dir einen Weg. Und wenn der Weg letztendlich heißt, ich gehe da weg. Einen anderen Weg werde ich nicht haben. So, was das Psychotherapeutische anbelangt, biete ich dir sehr gerne an, dass du jetzt nochmal mit dem Henning, meinem Psychologen, sprichst. Ja, ist okay. Kann ja nicht schaden, vielleicht kann er dir noch einen Tipp geben. Ja, alles klar, okay. Du machst übrigens eine super Sendung. Ich gucke die fast, jetzt als ich krankgeschrieben bin, eigentlich fast jede Nacht. Maria, ich hoffe so sehr, dass das Gespräch jetzt irgendeine Wirkung hat. Ich hoffe so sehr. Okay, danke. Oma, weiter so. Alles Gute, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss. Hui, ja. 1.40 Uhr haben wir. 1.40 Uhr. Thema Rache. Und hier ist Dennis. Dennis ist 21. Guten Morgen, Dennis. Hallo, Domian. Hallo, Dennis. Um was geht's bei dir zum Thema Rache? Ja, also Folgendes ist passiert. Ich hab mich bei so einem Chat registriert. Mhm. Und ich habe so bekloppte Jungs in meiner Wohngegend und die haben ein Fake-Profil erstellt bei dem Chat. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ich da mit einem Mädchen schreibe. Mhm. Und später stellte sich dann heraus, dass das nur ein Fake war und und ich dann blöde Sachen erlebt habe. Passiert vielen Leuten immer wieder sowas? Ja, manchmal hört man das im Fernsehen. Wie lange hast du denn mit dieser Fake-Person geschrieben? So 2-3 Wochen bestimmt. Und du dachtest, es wäre ein Mädchen, aber da steckt ein Typ hinter wahrscheinlich, oder Jungs? Ja, mehrere Jungs. Mehr. Und da ging es beim Schreiben natürlich auch um Sexgeschichten. Nein. Das war ja schon so, nicht auf Sex oder so. Wir wollten uns einfach so treffen. Was hast du denn da besonders Intimes verraten? Ich habe nichts Intimes verraten, aber das war dann halt so, dass ich mich mit ihr treffen wollte, weil ich mich mit ihr gut verstanden habe. Das ist die Chantal. Und also die gibt's nicht, aber die hieß dann so dort. Wäre ich schon skeptisch bei dem Namen, aber egal. Du wolltest dich ja mit ihr treffen und dann? Ja, und dann war ich da bei diesem Treffpunkt, warte dann so und dann irgendwann gucke ich auf die Zeit, okay, sie ist immer noch nicht da. Und später habe ich dann so hinten gesehen, wie mich so ein paar Jungs ausgelacht haben. Ja, und zwei von denen kannte ich sogar. Und irgendwann war mir dann so klar, oh mein Gott, ich bin auf so eine Scheiße reingefallen. Okay, da ärgert man sich. Und jetzt hast du Rachegefühle. Ja, ich habe mich sogar an einen von den Bastarden gerecht. Was hast du gemacht? Den einen habe ich nach ein paar Tagen kaputt gehauen. Kaputt gehauen? Ja, ich habe den gesehen irgendwann ein paar Tage später alleine. Also die waren an dem Abend, an dem Tag zu sechst. Ja, dann habe ich den alleine zufällig getroffen, habe mir den gleich gepackt und dem gleich eine verpasst. Also eine verpasst und kaputt hauen sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber ich habe danach weitergemacht nach dem Verpassen. Also das fing nur so an, aber dann habe ich weiter drauf eingetreten. Hast du ihn also regelrecht verletzt? Ja, also ja, auf jeden Fall. Weißt du, und was hast du dann gemacht? Bist du weggelaufen oder wie? Ja, ich habe den erstmal, dann waren da so Leute drumherum, die haben uns versucht auseinanderzuhalten, haben sie dann aber nicht so geschafft und ja, ich bin dann einfach weggegangen. Den habe ich dann da so liegen lassen und bin dann gegangen. Weißt du, wie verletzt er war? Ja, also der konnte halt nicht sofort aufstehen, so der hat schon gut was bekommen. Okay, der konnte nicht aufstehen und was hast du dann mit ihm gemacht, während er am Boden lag? Ja, nichts, also der lag dann halt so, hat ein paar Tritte noch bekommen. Und das meine ich jetzt, du hast ihn getreten. Wohin hast du ihn getreten? Ja, auf die Knie, Beine, Rücken, so. Gesicht auch, Kopf? Ja, weiß ich jetzt eigentlich nicht mehr so genau. Vielleicht habe ich ihm noch ein paar am Kopf gegeben. Aber, ich gehe mal davon aber aus. Aber ich habe schon drauf geachtet, dass ich den jetzt nicht umbringe. Ja, das ist ja gnädig von dir. Also ja, ich war zwar extrem sauer und vielleicht kannst du das ja auch nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen? Aber ich wollte ihn jetzt nicht krankenhausreif schlagen. Hast aber wahrscheinlich. Weiß ich nicht so genau. Hast du irgendwas? Ich bin ja danach weggegangen. Okay, ist schon klar. Wie lange liegt das jetzt zurück, dieses Zusammenschlagen? Wie viele Tage oder Wochen? So seit 1-2 Wochen, glaube ich. So. Hast du irgendwas nochmal von diesen 6 Jungs gehört? Nee, also 2 von denen wohnen so in der Nähe von mir. Der eine heißt Maximilian, der andere Philipp. Und ja, das sind so 2 Vollidioten, die da bei uns wohnen. Okay, also du hast aber weiter nichts von denen gehört? Nee, also, aber die werden sich so, das wird noch blöd enden, das weiß ich jetzt schon. Ah, du willst weitermachen? Auf einer Art schon, auf einer anderen Art nicht. Also warum auf einer anderen Art nicht? Ja, weil das eigentlich auch nicht meine Art ist, so Leute einfach zu schlagen. Und weil Dennis es sehr assi ist, das zu machen. Finde ich. Ja, aber das ist viel assiger, was die gemacht haben bei mir. Ja, aber man muss Assitum nicht mit Assitum vergelten. Also wenn du einmal... Ja, was hätte ich denn machen sollen? Nichts. Passiert halt. So schlimm war es auch nicht. Mein Gott, wie viele Leuten ist so etwas schon mal passiert? Das ist nun wirklich kein Drama, was da passiert ist. Die haben dich verarscht. Das sind Jungs. Die haben dich verarscht. Du bist drauf reingefallen. Ich würde mich auch ärgern. Da würde ich mir überlegen, denen irgendwie auch nochmal eine Falle zu stellen. Irgendwas anderes. Aber nicht so brutal auf jemanden einzuschlagen. Stell dir mal vor, hättest, wir wissen es ja gar nicht. Du hättest irgendwie unglücklich daneben geschlagen und der Junge sitzt sein Leben lang im Rollstuhl. Stell dir das mal vor. Wegen so einem Scheiß. Ja, aber mein Herz ist auch verletzt. Ja, oh, dein Herz, ja. Ja, okay. Schwamm drüber. Der wächst doch wieder zu. Pflaster drauf und ist gut. Also so sehr ist sein Herz nicht verletzt, dass es rechtfertigt, so etwas zu tun. Das ist schon ziemlich... Ich habe sogar geweint und das mache ich eigentlich nie. Ja. Du sollst auch darüber weinen, dass du Menschen zusammengeschlagen hast. Weißt du, was groß wäre? Wenn du dich was, bei dem... Wenn was du, denn? Das wäre groß. Dann wärst du ein Kerl. Dann hätte ich Respekt vor dir. Wenn du ausfindig machst, wo der wohnt und dich bei dem entschuldigst. Ja, aber das war ein Versagen. Das geht nicht. Das war ein Versagen. Das geht nicht? Ja, das ist... Keine Ahnung, irgendwie bin ich mir da... Also vielleicht liegt es noch daran, dass ich zu stolz bin, aber... Ja, aber weißt du, aber man darf ich sich... Ich bin noch sehr sauer. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir auch recht, wäre ich auch. Müssen wir ja gar nicht drüber reden. Aber man muss ja die Kirche im Dorf lassen, wie man das so sagt. Und man darf... Du hast jetzt, finde ich, so extrem reagiert darauf, dass da wirklich schlimme Dinge raus resultieren könnten. Ja, aber ich... Also... Während der Zeitung, wenn ihm das passiert wäre. Also ich glaube, denen geht's gut. Dann der hat ein paar Flecken abbekommen. Dann wollen wir das hoffen. Aber lass uns doch vereinbaren, dass du ab jetzt dich zurückhältst, wenn da noch andere Jungs auftauchen. Du hast ja jetzt schon heftig was gemacht. Nun ist es aber auch gut. Aber geben Sie mir mal einen Tipp, deswegen habe ich ja angerufen. Was mache ich denn mit solchen Schabracken, wenn ich die wiedersehe und die mich weiter auslachen? Wenn du die wieder siehst, dann ignorierst du die völlig. Das ist auch eine Frage des Stolzes. Du bist ein stolzer Typ. Du ignorierst die einfach. Die haben schon Respekt genug jetzt vor dir, was du gemacht hast. Du musst jetzt nicht nochmal dein irgendwas raushängen lassen, was für ein starker Typ du bist. Mach gar nichts. Und wenn die mich jetzt schlagen wollen? Warum sollten die dich schlagen? Weil du den geschlagen hast. Ja, das ist so bei denen. Das ist so bei denen. Siehst du, jetzt bist du in diese Spirale reingekommen. Hättest du das nicht gemacht, wäre die ganze Sache irgendwann versickert und es wäre gut. Geh denen aus dem Weg. Das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn du ein starker Typ bist, dann lass dich nicht auf diesen Schwachsinn ein, was die da machen. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß. Aber du bist auf dem Holzweg. Das, was du gerade machst, das ist alles, da verwurzelst du dich drin. Nimm dir doch einfach vor, dass du jetzt sagst, okay, die Sache ist jetzt gegessen und vorbei. Jetzt Strich drunter. Wenn du die siehst, gehst du denen aus dem Weg und wir hoffen, dass Gras über die Sache wächst. Ja, aber kein Marihuana. Ja, schöner Scherz. Ja, das war nur ein Spaß. Mensch, Dennis, also nochmal, ich verstehe, dass du dich da ärgerst, aber... Gewalt ist immer, immer letztendlich ätzend, wenn man gewalttätig reagiert. Ja, ich werde mir das zu Herzen nehmen, was du gesagt hast. Ich hoffe sehr. Und lass die Finger von denen. Okay? Aber ich bin immer noch sehr sauer. Ja, darfst du auch. Aber sei für dich sauer und dann ist gut. Ja. Und sei vorsichtig demnächst, wenn du mit irgendwelchen angeblichen Mädchen schreibst. Ja, aber diese Chantal, die war wirklich so real. Das hättest du auch geglaubt. Ja, da sollst du sollst es schneller mit den Mädels telefonieren, dann hörst du es in der Stimme. Weißt du? Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, das machen wir demnächst. Das ist mir gar nicht eingefallen. So. Dennis, ich hoffe, dass sich alles zum Guten fügt. In diesem Sinne. Okay, ich wollte dir noch sagen, du machst eine coole Sendung, du bist cool wie ein Pool. Das ist so ein Spruch bei uns. Ich danke dir vielmals, Dennis. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Das ist cool wie ein Pool. Habe ich auch noch nie gehört. Ach, noch ein Dennis. Hier haben wir hier. Dennis, der ist ein paar Tage älter. Der ist 32. Guten Morgen. Morgen, Domian. Dennis, hallo. Thema Rache. Ja. Erzähl, hast du Racheaktionen ausgeübt? Ja, habe ich. Was hast du gemacht? Das kann ich dir erklären. Zu mir kam damals ein Bekannter. Der war schon ein bisschen älter, 55 schätze ich mal. Und der erzählt mir, dass seine Tochter vergewaltigt worden ist. Moment, du musst das Telefon anders halten. Du klingst sehr unklar. Nochmal von Anfang. Da kam ein Bekannter zu dir. Richtig. Und der erzählt mir, dass seine Tochter vergewaltigt worden ist. Dass seine Tochter vergewaltigt worden ist, ja. Okay. Richtig. Mhm. Und das war spät abends gewesen und er war auch hauptlos. Und erzählt mir die weitere Geschichte, dass sie von drei Drogenhändlern vergewaltigt worden ist. Mhm. Die sie auf Drogen gesetzt haben. Die was? Die sie auf Drogen gesetzt haben. Die sie auf Drogen gesetzt haben, ja. Hm. Okay, richtig. und dann vergewaltigt haben, nachdem das Mädel auf Drogen war. Richtig, ja, richtig. Okay. Mhm. Ja, und dann bin ich morgens hingegangen. Wohin? Zu den bekannten Drogenhändlern. Mhm. Hab einen Fake-Kauf gemacht. Das heißt, ich habe sie gefragt, ob die was für mich hätten und dass ich was kaufen könnte. Das ist dann auch passiert und dann ist es eskaliert. Woher warst du dir denn zu dem Zeitpunkt sicher, dass die das wirklich waren? Ja, das zusammenfasst einfach. Die Jungs sind schon bekannt. Was? Du, die, und, die Jungs sind schon bekannt und das passt da einfach. Okay. Und aus welchem Grund sollte er mich anlügen? Okay, dann hast du mit drei Männern es da zu tun gehabt? Richtig. Und was hast du dann gemacht? Ich habe sie geschlagen. Wie hast du sie geschlagen? Wie meinst du, wie habe ich die geschlagen? Ja, hast du eine Waffe dabei gehabt? Hast du Schlagring dabei gehabt? Nein. Faust. Bist du so ein starker Typ, dass du gegen drei ankommst? Ja, ich habe es geschafft, ne? Und wie endete das Ganze dann? Ja, ich habe sie geschlagen, ich habe die belehrt, sag mal irgendwo, was sie getan haben. Und große Widerwehr gab es da nicht. Mhm. Und da bin ich gegangen. Lagen die am Boden? Die lagen am Boden, ja. Alle drei? Ja. Das heißt, da hast du ordentlich zugelangt und du bist ein starker Mann. Könnte man so sagen, ja. Ja. Könnte man so sagen. Ja. Haben die, während du das gemacht hast, gestanden, dass sie das getan haben? Ja, die haben auf jeden Fall gesagt, dass sie da gewesen ist und dass es alles nicht so gewesen wäre und dies und das und tralala, ne? Mhm. Also es passt schon zusammen. Wie kommt das, dass du so stark bist? Was heißt nicht stark bist? Das ist eine Einstellungssache, denke ich mal, oder? Ja gut, also ich glaube, die Einstellung reicht. Ja, okay, ich hab 11 Jahre Kickboxen gemacht. Ach so, okay, 11 Jahre Kickboxen, dann ist mir schon klar. So, jetzt hast du die Typen zusammengeschlagen, die mutmaßlichen Täter. Richtig. Und was ist dann danach passiert? Ja, auf dem Weg nach Hause kamen circa 8 bis 10 Polizeiwagen vor mir vor die Tür, haben mich verhaftet. Mhm. Direkt in Untersuchungshaft gepackt. Mhm. Weil sie einfach in dem Hinsicht Sachen behauptet haben, die nicht stimmten, ne? Die haben Sachen behauptet. Die haben Sachen behauptet, die nicht stimmten. Das heißt, sie haben behauptet, dass ich Waffengewalt gemacht hätte. Mhm. Also, dass ich viel Schlagring und was ich was zugeschlagen hätte, was bei Gerichtsverhandlung Gott sei Dank rauskam, dass es nicht so ist. Mhm. Dort auch ein Gutachter bestellt und die mussten zu Ärzten gehen und sowas alles. Ne? Die sind dafür auch verurteilt worden, alle drei. Für Falschaussage. Ich verstehe dich so schlecht. Die sind für was verurteilt worden? Für die Vergewaltigung? Für die Falschaussagen. Für die Falschaussagen. Mir gegenüber. Okay. Mhm. Ja, mir gegenüber. Dass sie überhaupt haben, dass ich hier mit Waffen angegriffen habe, Schlagring durchgeschlagen habe und so hat ja hin, ne? Okay, aber du warst eine ganze Weile mit diesem Vorgang dann auch behördlich noch beschäftigt. Ja, ich war 4 Monate erstmal in Untersuchungshaft. Du hast 4 Monate im Untersuchungshaft gesessen. Ja. 4 Monate. Ja. Sind diese Männer denn dann von dem Mädchen angezeigt worden? Soweit ich weiß nicht, nein. Warum nicht? Das kann ich nicht sagen. Wie nah stehst du oder standest du überhaupt diesem Mädchen? Diesem Mädchen eher weniger, ja, ihrem Vater. Warum hast du das getan? Ich sag mir irgendwo, Frauen und Kinder, das ist eine Sache für sich, ne? Also, ich bin nicht unbedingt ein gewalttätiger Mensch, aber Frauen und Kinder, das ist eine Sache, da kann man schon mal schnell allergisch reagieren. Kann ich verstehen, Dennis. Sehe ich auch so. Aber ich finde, das hat alles seine Grenzen. Wir leben ja im Rechtsstaat. Und wenn jeder nach seinem Gutdünken seine Faust rausholt, hätten wir hier bald archaische Verhältnisse. Und so würden wir alle nicht leben wollen. Wir haben Polizei, wir haben Staatsanwaltschaften, wir haben Gerichte. Warum hast du nicht, weißt du, was viel besser gewesen wäre, als so eine Macho-Aktion, die du da gestartet hast, für die du sogar noch... Das war keine Macho-Aktion. Ja, was denn sonst? Ja, was denn sonst? Du hast 4 Monate sogar im Knast dafür gesessen. Na super. Und was hast du damit bewirkt? Nix. Gar nichts. Dass du ein toller Typ bist, hast du gezeigt. Weißt du, was viel besser gewesen wäre? Wenn du das Mädchen genommen hättest, mit dem Mädchen in die Klinik gefahren wärst, zur Untersuchung oder zur Rechtsmedizin, und hättest darauf eingewirkt, dass das Mädchen die Typen anzeigt. Das wäre gut gewesen. So laufen die frei rum und lachen sich ins Fäustchen heute. Ja, einer von denen sitzt schon mittlerweile wieder. Na ja, gut. Das war denen ja so ein Teufelskreislauf, da kommen die so nicht mehr raus. Hast du früher auch schon mal so Sachen gemacht? Was meinst du? Ja, irgendwie so, dass du jemanden, der irgendwas Übles angerichtet hat, dass du den auch angegriffen hast oder zusammengeschlagen hast? Ja, eher weniger. Eher weniger. Wie siehst du denn die Tat so im Nachhinein? Wie ich die sehe? Oder ja. Ist es bereue oder wie? Ja, wie du es bewertest. Ich bereue das nicht. Ja. Warum war das gut? Bitte? Warum war das gut? Ja, solche Leute, was muss man solche Leuten machen? Ja, aber du hast doch letztendlich gar nichts bewirkt. Die sind ja wegen Vergewaltigung nicht verurteilt worden. Ja, das stimmt. Und das war einfach eine Explosionsphase, ne? Mhm. Soll ich mal so sagen. Und jetzt bist du, wie ist das, du bist jetzt vorbestraft, deswegen? Ja. Ist doch irre, ist doch Wahnsinn. Und du warst noch nie vorher im Knast gewesen? Nein. Das finde ich wirklich, krass, Dennis, wirklich. Also, alles in Ehren, dass du dich für Frauen und Kinder einsetzt, bin ich komplett auf deiner Seite. Aber das muss man klug machen. Und du hast dir ja selbst auch jetzt geschadet damit. Das ist ja das Schlimme daran. Ja, geschadet auf in sich ja nur, hätten sie die Falschaussagen nicht gemacht, wäre ich auf den Knast gekommen. Ne? Ja. Das ist das. Ja. Das war ja nur wegen den Falschaussagen, dass ich eingefahren bin. Wenn die Falschaussagen nicht gewesen wären, dann wäre ich ja nicht reingegangen. Ne? Ohne Vorstrafen, ohne irgendwas. Das ist mal eine Schlägerei, die erste Schlägerei ohne Vorstrafen im Leben, kommt man nicht ins Gefängnis. Natürlich, klar, aber also, wenn. Man kommt dann halt in solche Konstellationen rein, wenn man sowas tut. Warst du zu dieser Zeit in einer Beziehung? Ja. Was sagt deine Frau oder Freundin dazu? Dass ich meine Füße stillhalten soll. Ah, die war auch nicht so. Dass ich bloß mich nicht nochmal irgendwie mich an ihn rächen sollte oder so, ja? Verstehe. Weil der Frust steckt natürlich in mir drin, ist ganz klar. Man muss sich falsch aussagen, haben die mir 4 Monate meines Lebens geklaut. Aha, das heißt. Nicht nur mir, sondern auch meine Familie. Ja? Meine Familie hat sehr unter gelitten für den Zeitpunkt. Okay, das heißt, da ist immer noch ein Zorn in dir auf diese Männer. Ja, das ist nicht. Mensch, Dennis, lass wirklich. Ich meine, deine Frau hat recht, deine Freundin, halt die Füße still. Du machst es nur noch schlimmer. Es ist jetzt alles ein bisschen schief und doof gelaufen, aber halt jetzt die Füße wirklich still. Du machst es für dich und deine Familie nur noch schlimmer. Da kann ich deine Freundin gut verstehen. Du musst es ihr nicht beweisen und du musst es dir auch nicht beweisen. Du hast die ja, ich muss keinem was beweisen. Warum geht's doch gar nicht? Ja, um was geht's denn? Was es geht? Ja. Das kann ich dir sagen. Also, der Frust steckt einfach drin. Ne? Der Frust ist einfach tief drin. Wenn man weiß, dass solche Leute irgendwas behaupten. Ja. Ich fand es auch so unverschämt, dass die Polizei überhaupt so aufgenommen hat. Dennis, es gibt zu viele. Ganz ehrlich. Ja. Also, wenn ich zur Polizei gehe und ich den Polizisten, der hat mir eine Eisenstange und da ist nichts. Ja, also ja, ja. Das ist schon komisch, ne? Dennis, die Sendung ist gleich rum, deswegen kann ich gar nicht mehr lange reden. Die Welt ist voller Ungerechtigkeiten und manche Ungerechtigkeiten muss man einfach hinnehmen. Sonst machst du dich und dein Leben kaputt und rennst gegen Windmühlen. Sei froh, dass du jetzt draußen bist und mach bloß weiter keinen Unsinn. Ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Alles Gute, Dennis. Alles klar, so. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Alina Marquis. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Tschüss.